Deutschlandfunk Soundcheck. Langsamer Zug, Rock in Slow Motion, am Mikrofon ist Thomas Elbern. Guten Abend. Aktuelles Beispiel von Langsamkeit. Die isländische Band Sigur Rós mit Stalfa. Es scheint dort, wo Wüsten, große Steppen, ähnliche Landschaften und das Meer existieren, dass dort auch der Slow-Motion-Rock gedeihen kann. Ein Sound, der keine Hektik kennt, sondern in seiner Langsamkeit in eine Art Trance versinkt, so wie die Bands, die ihn praktizieren. Um diese geht es in diesem Soundcheck. Lehnen Sie sich zurück und genießen Sie die Langsamkeit. Die Reise geht von Island nach Norwegen zu der Gruppe Madrugada von ihrer CD The Nightly Disease. Then your sister. Thank you. the deep dry well of my whisper, go sleep. You have been coming for a while to my different rooms. You're one big Hollywood anthem to my groan. Is it you? Is it me? Is this how you'll appear? You know I never understood your cry, and I guess I never tried. Go to sleep, sister, go to sleep. Go to sleep. together and they lifted me. Einer der Meister des Slow-Mo-Rock, Neil Young mit Cortez the Killer. In den USA findet sich dann auch die größte Auswahl des Slow-Mo-Rock. Zeitlupentempo, sägende Gitarren und eine bedrohliche Atmosphäre. Eine Spielart des Slow-Mo-Rock, die klingt wie Rock'n'Roll auf Beruhigungsmittel. Das führen uns jetzt Color aus Brooklyn, USA vor. Color von ihrer CD Scavengers mit The Swarm. Produzent dieser CD war Michael Gira, seines Zeichens Kopf der amerikanischen Swans, und dass er auch die Langsamkeit beherrscht, führte er auf dem Album Love of Life vor. The Golden Boy That Was Swallowed by the Sea. Hier sind The Swans. Hands are holding your Der Slow-Mo Rock war immer auch eine Spielart des Metal. Mit großem Erfolg, besonders hierzulande, führten das Type O Negative vor. Die Gruppe um den charismatischen Sänger und Songschreiber Peter Steele verstehen gerade mit ihren letzten CDs düster romantische Stimmung zu erzeugen. Wir hörten Redwater von der CD October Rust. Schon fast schnell dagegen muten Thin White Rope an, bekannt für ihre kompromisslosen Gitarrensounds und ihre recht eigensinnigen Coverversionen, hat die mittlerweile aufgelöste Band seinen Ehrenplatz verdient in den heißen Wüstenlandschafts Arizonas. Hier sind sie mit ihrer Coverversion des Lee Hazelwood-Klassikers Some Velvet Morning. We'll be right back. Einer der seltenen deutschen Titel in dieser Sendung stammt von der Hamburger Formation Das Weed Experience. Diese Gruppe hat sich vor allem von den gehörten amerikanischen Bands beeinflussen lassen und gerade in den USA kleine Erfolge feiern können. Kein Wunder, ihre Version des Slow-Mo Rock ist wirklich überzeugend. Hier sind sie mit Tumbleweed. Bis zu den Nachrichten noch Klänge einer australischen Band Hungry Ghosts. Von ihrer CD Alone Alone hören wir No Prior Convictions. Gleich gibt's eine weitere Stunde Rock in Zeitlupe.